verstaubt, die Ohren ertaubt, erwachen aus dem Traum. Denn der Himmel präsentiert sich wahlweise tonlos oder grau, meliert statt RGB komplementiert der nur L. Und die Welt, nach der uns friert, ist niemals wohl temperiert, sondern exzentrisch. Jedenfalls verrückt nach mehr. Von ganz allein, frei von allen Sorgen kann ich sein, leicht und doch zugleich gewappnet und gekleidet blau und weich. Wie der Vorhang, als er fällt, rutscht der Morgenmantel über Gott und die Welt. Eine Geste im Gehen und sie alle sehen mich nackt vor ihnen stehen. Und der Himmel präsentiert sich wahlweise tonlos oder grau, meliert statt RGB regiert, reduziert nur hell. Und die Welt, nach der uns friert, ist niemals wohl temperiert, sondern exzentrisch und vor allen Dingen menschlich. Eine Frage am Rand, hätten Sie erkannt, welches Lied hier Modell stand? Und der Himmel präsentiert er sich wahlweise tonlos oder grau, meliert statt RGB kompromittiert nicht die Tristesse. Und die Welt, nach der uns friert, ist niemals wohl temperiert, sondern exzentrisch. Nennen Sie es gern Exzess. Allein, frei von allen Sorgen kann ich sein.